deinem Kopf. Was beschäftigt dich denn so? Höre auf zu denken und tu, was man dir sagt. Glaube an Gesetze, die Gesellschaft und den Staat. Deinen Boss, glaubst an dein Dreizimmer-Apartment im Dachgeschoss. Du glaubst an die Kirche, an Gott und seinen Sohn, an den Flachbildfernseher, das Mobilfunk, Telefon. Gibt es etwas, was du selber weißt? Oder glaubst du einfach jeden Scheiß? Gibt es etwas, was du selber kannst, ohne dass dir jemand sagt, was passt? Ist es dein Recht? Glaubst du das nicht? Wann macht dich zum Kanonenfutter fürs Geschäft? Nur Illusion! Wer wird das schon? Dafür kriegen! Bist du die Munition? Man belügt dich von hinten und von vorn. Man belügt dich von der Seite, von unten. Und du bist glücklich, wie du lebst, indem du einfach vorwärts strebst, weil du keine Ideale hast, weißt du, was dir besser passt. Ist es dein Recht? Glaubst du das echt? Wann macht dich zum Kanonenfutter fürs Geschäft? Nur Illusion! Wer wird das schon dafür kriegen? Bist du die Munition? Kriegen. Bist du die Munition?